Wessen Geschichten, die der Opfer oder die der Täter, wann glaubwürdiger sind, ist nicht Thema dieses Buches. Aber man kann feststellen, dass der erzählende Affe manchmal ein täuschender Affe ist, ohne es selbst zu merken. Das liegt daran, dass wir so sehr zu narrativen Mustern neigen, dass wir selbst aus zufälligen Ereignissen eine kausal verquickte Geschichte stricken. Die irische Autorin und Philosophin Iris Murdoch nennt diesen Versuch eine kohärente Textur des Seins. Wir gießen also alle Aspekte, die uns auszeichnen, in eine Identität, um einen Charakter zu haben oder vielleicht treffender, eine Protagonistin zu sein, vielleicht sogar eine Heldin. Doch was das genau bedeutet, hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte mehrmals gewandelt. Andere Zeiten, andere Heldinnen. Der Mensch ist ein hochsoziales Wesen. Und so sind auch seine Geschichten vor allem Instrumente, sich und seine Identität in eine möglichst funktionale Beziehung zu seiner Gruppe, Gesellschaft oder Kultur zu setzen. Dabei sind altruistisch-kollektivistische Ziele immer mit egoistisch-individualistischen verschränkt. Einerseits akzeptiert zu werden, andererseits aber auch in der Hierarchie aufzusteigen. Beide Bedürfnisse wechseln sich ab. Will Storr bringt dies auf eine einfache Formel. To get along and get ahead. Miteinander zurechtkommen, aber auch an den anderen vorbeikommen. In vorschriftlichen Kulturen, mit ihrem ausschließlich erzählerisch vererbtem Wissen, ihren pantheistisch-animistischen Weltmodellen und ihren stark auf Kooperation und Koordination angewiesenen Gesellschaftsstrukturen in Gruppen von bis zu 150 Individuen, dienten Geschichten eben genau dazu, miteinander zurechtzukommen durch Selbstlosigkeit und Fairness, aneinander vorbeizukommen durch optimale Problemlösung, mit der Welt zurechtzukommen durch grundlegende Schöpfungs- und Kausalitätsmythen. Aus letzteren entwickelten sich in den frühen Schriftkulturen des heutigen Nahen Ostens erste Religionen mit erstaunlich ähnlichen narrativen Strukturen und Regelwerken. Fußnote: Die Zahl der 150 Individuen bezieht sich auf die Dunbar-Zahl, benannt nach dem britischen Psychologen Robin Dunbar. Durchschnittlich so viele Personen und ihre Beziehungen untereinander kann ein Mensch in seinem Netzwerk gut unterscheiden und Beziehungen zu ihnen aufrechterhalten. Die Zahl liefert einen wichtigen Hinweis auf die maximale Gruppengröße der Horde in der Steinzeit, als sich unsere sozialen Systeme unter anderem im Neokortex entwickelten.